Die CDU-Bundestagsabgeordnete Karin Strenz ist eine vielbeschäftigte Frau. Im Bundestag hat sie den Vorsitz der deutsch-südkaukasischen Parlamentariergruppe. Im Europarat befasst sie sich seit 2010 mit der Menschenrechtslage in Aserbaidschan. Die ist äußerst besorgniserregend, sagt der Kaukasus-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik, Uwe Halbach. Es wird eigentlich gegen alle regierungskritischen Kräfte eingeschritten. Journalisten, Menschenrechtsaktivisten, kritische Wissenschaftler, gerade in den letzten 3-4 Jahren ja eine Welle von Verhaftungen gegeben. Hier werden Grenzen überschritten. Die CDU-Abgeordnete Strenz fällt derweil im Europarat vor allem durch ihre unkritische Nähe zum Regime des aserbaidschanischen Machthabers Ilham Aliyev auf. In den vergangenen Jahren reiste sie mehrmals als Wahlbeobachterin des Europarats nach Baku und fand stets warme Worte für das Regime und den Ablauf aserbaidschanischer Wahlen. Das, was ich heute kennengelernt habe und gesehen habe, ist meines Erachtens eine gute Wahl gewesen. Sie ist ohne Komplikationen abgelaufen. Nicht Zeit zu kritisieren, meinte die Wahlbeobachterin Strenz etwa 2010 bei den Parlamentswahlen in Baku, während die OSZE davon sprach, es seien fundamentale Grundrechte eingeschränkt gewesen. Im aserbaidschanischen Staatsfernsehen werden derweil die seltsamen Auftritte der deutschen Abgeordneten Strenz sehr gerne gesendet. Am 14. Mai hat Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev eine Delegation um die Vorsitzende Freundschaftsgruppe für den Südkaukasus des Deutschen Bundestags, Frau Karin Strenz, zum Gespräch empfangen. Sie sollen dem autoritären Regime einen sauberen Anstrich verschaffen. Frau Karin Strenz überreichte dem aserbaidschanischen Staatsoberhaupt ein Erinnerungsgeschenk. Nun haben Recherchen des ARD-Politikmagazins Report Mainz und des SWR-Hörfunks ergeben, dass Karin Strenz in den Jahren 2014 und 2015 nachweislich von Zahlungen aus Aserbaidschan profitierte. Davon will sie bei ihrem Wahlkampfauftritt in Mecklenburg-Vorpommern freilich nichts wissen. Sie können mich gerne nach der Bundestagswahl um ein Interview bitten, dann treffen wir uns, so Gott will. Dabei wüsste man gerne, welche Gegenleistung sie dafür erbrachte, Beraterin einer Firma namens Line M Trade gewesen zu sein. Sie haben bisher jede Antwort verweigert. Trotz dutzender Anfragen des Südwestfunks weigert sich Karin Strenz konsequent, ihre Beratertätigkeit für die Firma Line M Trade zu erklären. Die Firma Line M Trade ist Teil eines Geflechts, über das die Regierung Aserbaidschans europaweit politische Lobbyarbeit betreibt. Sie wurde bis zu ihrer Schließung im vergangenen Juni von dem ehemaligen CSU-Staatssekretär Eduard Lindner geführt. Line M Trade diente nur einem Zweck, Geld von Aserbaidschan nach Deutschland zu schleusen. Lindner selbst hat das bestätigt. Wie viel Geld die CDU-Abgeordnete Strenz für ihre Beratertätigkeit aus Baku bekam, lässt sich schwer sagen. Sie hat die Nebeneinkünfte im Bundestag mit Stufe 3 deklariert. Das wären mindestens 15.000 Euro, möglicherweise auch wesentlich mehr. How cheap. Das ist so billig, sagt die aserbaidschanische Regimegegnerin Khadija Ismailova via Skype. Diese Leute scheinen nicht mal zu realisieren, wie sehr sie dem Regime dabei helfen, die Menschenrechte in meinem Land zu verletzen. Das ist so erbärmlich. It's so cheap, so low.